Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Heute auf den Tag genau vor 100 Jahren, meine Damen und Herren, wurden in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie ermordet. Es war das Ereignis, das schließlich zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führte. Der Autor und Musikwissenschaftler Otto Brusatti hat das Attentat und die damalige politische Stimmung im Kleinen gespiegelt, und zwar dem Wurstelprater in Wien, wo Österreicher, Ungarn, Böhmen und Serben als Schausteller miteinander konkurrieren. Des Weiteren hat Brusatti den Rummel mit Figuren bevölkert, die dem realen Musikleben der Zeit entlehnt oder den Werken Arthur Schnitzlers und Robert Musils entsprungen sind. Nicht zuletzt ist das Hörspiel eine Reminiszenz an das epochale Werk von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, dem Brusatti auch den Titel nachbildete. Genießen wir nun zunächst die Atmosphäre des Wiener Praters voller blauer Donauseligkeit, bevor gleich darauf scharf geschossen wird und Kriminaloberkommissär von Kottan ermittelt. Die letzten Stunden der Menschheit von Otto Brusatti. Tontechnik: Ingenieur Karl Kraus. Regie: der Autor. Aber lieber Eisenstein, das ist doch wirklich ganz einfach. Schau. Mein Gott, zu den alten Wils muss ich auch noch. Aber jetzt bleiben wir ein bisschen. So einen schönen Blumenkorso wie heute im Prater gibt's nicht so bald wieder. Habt ihr den Wagen da gesehen, mit den zwei Herrschaften drin? Ne? Du, Brüssel, die Dame kommt mir bekannt vor. Anatol, das ist kein Wunder bei dir. Aber geh, Kari, du bist doch mit einem von diesen Wurstelbraterkönigen hierorts verheiratet. Na und? Eine verheiratete Frau hat dich doch noch nie aufgehalten. Oh. Was ist los, Kotalinski? Sind das endlich alle da? Aber woher denn, Herr Oberkommissär? Das ist doch ein Fass ohne Boden da draußen. Was meinen Sie damit schon wieder? Na schauen Sie, Herr Oberkommissär. Jetzt sind kaum ein paar halbe Stunden nach dem Doppelmord vergangen und niemand ist dabei gewesen, so sagen alle. Ja, herumdrängeln tun sie sich vor der Tür. Aber ich glaube, die sind alle nur hier wegen der Sensation. Oder um uns auf eine falsche Fährte abzudrängen. Außerdem, wie sollen wir denn hier arbeiten? Im Hinterzimmer von einem Ringelspiel? Das verstehen Sie nicht, Kotalinski. Denn erstens müssen wir den Doppelmord schnell aufklären. Sonst schimpfen die Zeitungen wieder, stecken uns die Fackel auf den Hut. Und zweitens habe ich die Leute, die Zeugen meine ich, und den Attentäter auch, wohlgemerkt, sozusagen noch hier im Revier. Und drittens, aber das verstehen Sie schon gar nicht, drittens brauche ich in so einer pitzligen Geschichte den Genius Lotzi. Den was? Nein. Ich lasse den Ringelspielbesitzer Josef Franz bitten. Und wenn Sie gut sind, ein bisschen pressiert, ja. Herr Oberpolizeidirektor. Achchen, Leute. Den gibt's überhaupt nicht bei uns. Der Oberkommissär von Kotan, Punktum. Ja. Außerdem habe ich gebeten, dass die Personen einzeln kommen. Aber das ist doch mein Freund, mein Spätzl, meine Stütze in dieser tragischen Sache. Ich hab doch niemanden sonst mehr. Alle schießt man aus der Familie weg. Ja, nun komm, Herr Joschi, Frenzin, sein Mann aufrecht wie der Eiche im Lebenskampf, ja, schaukeln auch diesen Unglücksfall, wie immer schon. Schaukeln, das können wir doch, warte, hier im Wurstelkrater. Ah, pardon. Herr Oberkommissär, meine Personalien, Willi Hochzoll, aus Berlin gebürtig. Sie werden das vielleicht noch nicht bemerkt haben, aber... Na ja. Und sozusagen der Partner, oder der Kumpel von unserem Hauptleidtragenden. Du bist der Einzige, der mich versteht. Ja. Wissen Sie, Herr von Kotan? Herr Oberkommissar, genügt. Also, Herr Oberkommissarius, wissen Sie, ich habe direkt schon Übung in Mordfällen in meiner Familie. Obwohl, und das will ich gleich betonen, obwohl ich ein anständiges Geschäft betreibe, da gibt es ganz andere Etablissementbesitzer hier im Broder. Böhm und Ungarn und Serben, da gehört das Stechen und Schießen zum täglichen Brot. Aber... Ich halte meine Würstelstände und Schaubuden und Batschenmänner und Kasperltheater da heraus. Regiere hart, aber gerecht über diese kleinen, ich möchte geradezu sagen, von mir abhängigen Völker dort draußen. Disziplin und Ordnung. Ich bin schon ein alter Mann, aber... Sie sprachen von früheren Unglücksfällen in Ihrer Familie. Ja, mir bleibt nichts erspart. Mir bleibt ja nichts erspart als... Als junger Mann haben sie mich im Krieg angeschossen. Dann hat mein Bub, der Rudi, wegen einer Weibergeschichte Selbstmord begangen. Grauslich, sag ich Ihnen. Und niemand weiß, wie es eigentlich gewesen. Dann haben sie meine Frau, die Liesel, auf einem ihrer ständigen Spaziergänge in der Lobau angestochen. Die Liesel hat nämlich ein bisschen gesponnen. Außerdem revoltieren die Kleinbudenbesitzer gegen mich. Die wollen technische Neuerungen. Aber nix da, sag ich. Den Ferdinand, den hätte deswegen schon öfters eine herunterhauen. Jetzt machen wir mal einen Punkt, Joschi. Immerhin wurde dein Großneffe samt seiner Frau vor einer Zeit mitten im Blumenkorso erschossen. Ja, und das schaut ihm auch ganz ähnlich. Nicht so Schwierigkeiten mit ihm, dem ich sozusagen mein Lebenswerk übergeben wollte, dem einzigen Verwandten, der mir noch übrig geblieben ist. Aber mit den Weibsbiet... Er ist sowieso nicht gut gegangen. Er meint die Mitermordete, Herr Oberkommissar. Sie brauchen mich nicht aufzuklären. Der Ferdinand Franz ist mitsamt seiner Frau Sophie hinterrücks erschossen worden aus der Menge im Blumenkorso. Der Kerl ist weg, aber wir werden ihn kriegen. Also, vor dem Verhör fort. Wie war der Mädchenname der Verblichene? Das fragen Sie mal den Josche erst ja nicht, sonst wird er wieder cholerisch. Also die Sophie stammte nämlich von was Besserem ab. Sozusagen, das war eine Großindustriellentochter, eine Koteka. Also die hat sich in Jutenferry in den Kopf gesetzt gehabt, wollte mit väterlichen Finanzspritzen unsere Etablissements umdrehen. Erotische Buden installieren und so. Ruhe! Ja, aber das ist gut, Herr Polizeihilfe. Da wäre Schwung hineingekommen. Aber nicht bei uns. Der Joschi und ich halten den Status quo aufrecht. Noch leben wir, überleben alle. Und im schönen Köpfchen der Koteka ist jetzt ein Loch. Also so zum Lachen finde ich das auch wieder nicht, Herr Hochzoll. Ja. Pardon. Übrigens, was machen Sie eigentlich in diesem doch eher wienerischen Bereich wie dem Prater? Tja, da gucken Sie, Mensch, was? Ein Preuße hier im Milieu. Tolle Sache, was? Ja, Schuld daran ist der Krieg in Königgrätz. Also der Joschi kämpfte bei den Österreichern. Ich bei unserem kurfürstlichen König, oder was der damals war. Also das Schlachtfeld war öde, überall Pulverschmauch. Ich verirrte mir, er verirrte sich. Ich plumpste in ein Erdloch und versuchte, mein Zündnadelgewehr wieder auf Vordermann zu bringen. Er tapste ebenfalls herum, hoch in das Loch und auf mich drauf. Naja, wir sind klüger gewesen als die hohen gekrönten Herren, schlossen Freundschaft. Ja, ich zog nach Wien und heute kontrollieren wir den halben Prater mit all die Kasperls und Watschenmännern und, der, wie sie hier so treffend sagen, mit Pupperlrutschen und Pupperlrutschen. Ja, ich hatte nicht mal besondere Sehnsucht. Denn auch hier kann ich meiner Leidenschaft freuen. Gehe ins zeitgenössische deutsche Theater. Da kicken sie, was? Ja. Zu Janghofer. Toll, das ist Drama, Leidenschaft, Volksstimme, Mensch. Schön, schön, aber das bringt es nicht weiter. Ich habe 2 Mordfälle aufzuklären. Das rasch, heute noch, wenn möglich. Und so, wie ich die Dinge sehe, müssen der oder die Täter in den einschlägigen Kreisen zu finden sein. Da fragen Sie noch, Herr Oberkriminalmeister. Es ist doch sowieso klar, wer das gewesen ist. Was? Haben Sie den Menschen gesehen? Oder nur einen Verdacht? Na, gesehen haben wir gar nichts, weil alle Augen auf den Blumenkorso gerichtet waren. Aber klar ist die Sache doch. Was, Willi? Na klar, wie Klostersuppe, Herr von Kota. Ne? Deswegen sind wir doch ja so stracks zu Ihnen in diesen Verhörraum rein, den Ihnen der Joschi ja überlassen hat. Das liegt doch auf der Hand. Herr Oberkommissar, Herr Oberkommissar. Da will noch jemand eine wichtige Aussage machen. Ein Jüngling. Oder eher nur... Sind Sie mich los? Schlagen Sie mich doch nicht und greifen Sie mich nicht so an. Es geht ja hier zu wie im Internat. Wer gehört hier zur Polizei? Sie? Törles, mein Name. Also, ich weiß nämlich... Ruht Sie dich noch einmal. Das ist hier kein Durchhaus, sondern eine Untersuchung. Hinaus mit dem Kind. Soll verschwinden. Ein Kind ist kein Zeuge. Und schon gar nicht so ein hysterisches. Wer war das? Ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Herr Oberkommissar, die von uns zusammengefangenen Zeugen sind schon etwas unruhig draußen. Was soll ich machen? Eine Untersuchung ist schließlich keine Protokolle. Jeder kommt dran. Die Leute sollen heute inzwischen spazieren gehen oder Schießbuden schießen. Zuerst müssen wir noch den Verdacht klären. Sie sagten, Sie wüssten, wer es gewesen? Ja, ja. Wissen tun wir es eigentlich nicht, aber die Sache ist eh klar. Was heißt aber eh klar? Nennen Sie Namen oder sind Sie still? Herr Inspektor, entschuldige, Herr von Kotan, ich will Sie, bevor ich mich äußere, bitte noch um etwas bitten. Um was? Was heißt da bitten? Na, schauen Sie, das Ganze ist doch sozusagen eine Angelegenheit, die meine Familie in ganz intimer Weise angeht. Und das soll doch, wenn wir da so offen herumdisputieren... Das soll was? Da hätte ich gern, wenn nämlich meine jetzige Lebensgefährtin dabei sein könnte. Wozu? Ich glaube... Sie steht sich drauf. Ja, außerdem kriegt Dr. Joschi einen aufs Haupt gepfeffert, wenn er ohne seine Karte Aussagen macht. Willi! Nur reg dich mal wieder schön ab. Außerdem, Herr Untersuchungsrichter, wäre sowieso besser, die Dame säße da. Der Joschi wäre dann nämlich ruhig. Na, meinetwegen. Wie heißt sie überhaupt, Ihre Lebensgefährtin? Katharina Schradl, angenehmst. Und ist sie überhaupt da? Die heult da sowieso schon die längste Zeit an der Türe. Aber Vorsicht, die Dame hat noch Pfeffer, war Volksschauspielerin früher. Ja, nicht übel für den Joschi in seinem Reisenalter, was? Na, endlich. Hast du schon was gesagt? Nein? Du auch nicht, Willi? Oh, nee. Ich hoffe, ihr habt den Mund gehalten. Mein Herr, Katharina Schradl, früher auch die Schradl. Um was geht's im Augenblick? Von Gott an, und damit wir uns gleich verstehen, gnädige Frau, ich stelle ihr die Fragen. Aber ja, selbstverständlich, verehrter Herr, steht zu Diensten. Darf ich Ihnen was aufwarten lassen? Ja, ein Wein vielleicht oder ein Schalerl Kaffee? Nein, jetzt ziehen Sie ihn nicht. Heute ist ein schöner, heißer Sonntag. Sie werden durstig sein. Momentan, ich bin gleich wieder da. Meine Herren, ich möchte sicher nur kurze Abwesenheit der Dame nicht ausnutzen, aber sagen Sie mir, hegen Sie jetzt einen begründeten Verdacht oder nicht? Schauen Sie, es kommen viele in Frage, nicht? Im Korso waren die verrücktesten Leute, nicht? Auch Grafen und Dichter und so. Na, und erst die Damen, solche ja. Und solche, verstehen Sie? Aber schuld ist der Niki Romanski. Lasst man euch allein, schon trotscht hier. Ja, red, Herr Oberkommissar, es ist furchtbar. Aber die zwei da, die haben ja einen Verfolgungswahn. Die halten sich nämlich für die Herren im Wurstelbrater. Also sozusagen für die Herren der Welt. Und der Ferdinand mit seiner, bitte, ich sag das jetzt mit aller Pietät, mit seiner widerlichen und hochnäsigen Frau aus dem anderen Milieu, der hätte dann, wenn der Joschi und der Willi niemals hin, aber das kann noch ewig dauern, weil beide gibt's ja wahrscheinlich immer. Also was wollte ich sagen? Ja, also der Ferdinand, der hätte dann überhaupt alles in den Griff bekommen wollen und hätte dann sich als Kaiser des Wurstelbraters aufgespielt. Aber wissen Sie, es gibt ja da noch andere, die Etablissements kontrollieren. Und der Niki Romanski, der tut sich besonders hervor. Auch wenn ihm eh schon eine ganze Reihe von Buden kehrt. Hauptsächlich Gruselkabinette. Außerdem ist er ein schrecklich beliebter Herr. Also Mensch, Mädel, du wirfst uns vor, Plaudertaschen zu sein, quasselst ja selbst wie ein Wasserfall. Also natürlich war es der Romanski. Und wenn nicht selbst, dann hat er dafür bezahlt. Ja, bezahlt und gedungen hat er. Das ist ein brutaler Hund, der will uns ja alle ruinieren. Zuerst erschießt er meine Nachfolger und dann kommen wir dran. Der will Krieg, der Separatist. Trinken Sie nur, Herr von Kottern, aber dann nehmen Sie fest, den Mörder, und schützen Sie uns. Denn wenn der mal aufkommt, dann fängt hier alles fängt hier zum Brennen. Ja, und die Schüsse auf dem Ferrer und der Sophie, das könnte schon der Anfang gewesen sein. Jetzt habt ihr einen ewigen Verdacht. Ausgesprochen, es traut um. Da schaut's her, der Herr Oberkommissär, der sitzt ganz erstarrt da, nippt am Glas herum und überlegt, ob er den Niki verhaften oder euch ins Irrenhaus einliefern soll. Nein, gnädige Frau, wir haben ja bloß gesprochen, aber ich muss Kronzeugen suchen und die finde ich hier offenbar nicht. Herr Oberkommissär? Ja. Herr Oberkommissär? Ja, was ist denn schon wieder? Wenn Sie einen Moment da kommen könnten. Also gleich. Also meine Herrschaft, ich danke für die Auskünfte, aber ich muss hinaus, sonst rennen mir die Mörder noch unter der Hand davon. Gibt's noch irgendwelche Details? Details! So ein Korso ist doch voll eine besoffene Geschichte. Die Leute fahren in blumenbegrenzte Wegen herum, die Passanten drängen sich, überall wird trunken, gelacht, Musik hat ein Spiel. Da gibt's nur Details. Der Oberkommissär! Aber ja! Der Oberkommissär! Ja, gleich! Danke jedenfalls für die Auskünfte und für die Erfrischung. Herr Oberkommissär, draußen warten noch immer drei Herren und der narrische Bub von vorhin geht auch zur Ruhe. Außerdem scheint sich das Ganze jetzt auf die diplomatische Ebene zu verlagern. Auf die diplomatische Ebene? Das habt's jetzt davon, Esther Rotschreiber. Und in deiner Sprache, Willi, ihr Quasseltanke. Na, das alles ist vielleicht viel komplizierter. Wahrscheinlich eine Verschwörung, eine internationale noch dazu. Also, ich empfehle mich inzwischen. Und schuld bist nur du, Joschi. Der Ferry hat gar keine so blöden Ideen gehabt mit seinen Neuerungen. Mein Herr von der Polizei, ich warte und warte. Sie müssen mir jetzt Gehör schenken. Ich will aussagen. Ich weiß nämlich... Bitte, junger Herr Dörles, lassen Sie mich vorbei. Sie sind doch noch gar nicht zeugungsfähig. Und außerdem will ich mit solchen erotischen Kindern nichts zu tun haben. Aber Sie können mich doch nicht so einfach... Doch, Kotalinski, wer ist noch da? Na, die drei Herren, die flanieren schon die ganze Zeit auf und ab. Sozusagen drei Unzertrennliche. Ein Offizier ist auch dabei. Und ich glaube auch ein Adeliger. Vertröste Herren, ich komme sobald ich kann. Zwei Dinge jetzt. Ich brauche einen Niki Romanski, der wird doch aufzutreiben sein. Und zweitens, das hat mir den Abgang von da drinnen erleichtert. Was heißt diplomatische Ebene? Sehen Sie die geschlossene Kutschentür drin stehen? Das ist ein Diplomatengefährt. Ein Diener ist vor kurzem gekommen und hat gesagt, der Herr Oberkommissär möge sich in einer dringlichen Angelegenheit bemühen. Was soll das heißen? Das ist ja gut, ich gehe hin. Sie suchen mir den Niki, vertrösten die drei Unzertrennlichen und schauen dazu, dass Sie von den Franzens und Hochzolls was ins Protokoll kriegen. Ja. Aber lassen Sie die nicht weg. Ich will nicht, dass die jetzt im Brot herumrennen und Gerüchte verbreiten. Jawohl, Herr Oberkommissär. Aber das ist ein bisschen viel auf einmal. Ja, beeilen Sie sich, dann geht's schon. An so einen schönen Sonntag. Du, Frank. Du verstehst ja was von Politik als pensionierter Gefängnisdirektor. Sag einmal, was wollen die eigentlich dort am Balkan? Aber lieber Eisenstein, das ist doch wirklich ganz einfach. Schau. Von Kottan, zu Diensten, Oberkommissär. Mit Ermittlungen beschäftigt. Bitte nehmen Sie Platz. Und entschuldigen Sie auch gleich, dass wir Sie an einem so heißen Tag in der Kutsche, also ich bin so frei, Sie geringfügig okkupieren müssen. Aber die Umstände. Fahren wir. Mein Name ist Graf Danilowitsch. Danilo von Danilowitsch, montevetrinischer Gesandter hier in dieser brodelnden Stadt. Und ich habe außerdem das Vergnügen, Sie meiner Gattin vorstellen zu können, Hanna Danilowitsch-Glavari. Ich habe die Ehre. Aber ich verstehe nicht ganz, Exzellenz. Ich bin nämlich dringend mit einem Doppelmord beschäftigt. Eben. Deswegen musste ich Sie ja inkognito inkommodieren. Verehrter Herr von Kotan, bevor wir zu sprechen beginnen, nur ein kurzer Satz. Es darf niemand erfahren, dass wir uns über die Malaise unterhalten. Niemand. Und noch etwas. Wenn wir vermuten, von draußen von Passanten belauscht zu werden, dann muss sofort das Thema gewechselt werden. Ja, bitte. Am besten wir singen wollen. Singen? Nur warum nicht? Die Musik ist immer noch unverfänglich. Außerdem haben meine Frau und meine Person vielleicht den Tönen gewöhnt. Ich bin etwas verdutzt, aber bitte sehr. Wollen Sie also auskünften? Nicht ganz. Nicht ganz. Hören Sie. Wir können reden. Es kommt gerade eine Musikkapelle. Ich bin nämlich nicht nur pontevedrinischer Gesandter, ich vertrete auch höchste diplomatische Interessen. Aber das waren doch Morde im Gauna- und Kasperltheater-Milieu. Das ist so zu sagen. Aber es könnten Personen beteiligt gewesen sein, die... Achtung, ich glaube, die Menschen drängen an die Fährgefenster heran. Dann gehe ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich grüße alle Damen, wenn sie mein Kurs machen. So, die Luft ist wieder klar. Also, kurzum, ich vertrete auch Völkerschaften in meinem diplomatischen Amt, die unter dem besonderen Schutz meines Landes stehen, obgleich sie hier in Wien sozusagen in Freiheit ihrer Profession nachgehen, auch in Form von Geisterbahn beschäftigt. Sie meinen also, dass der Doppelmord nationalpolitische Hintergründe? Nicht ganz. Ich würde meinen, wirtschaftliche, aber Lippen schweigen, Flüstern geigen, all die Schrie. Sehen Sie, die Familie der ermordeten Koteka, die ist, und ich bitte jetzt um höchste Diskretion, diese Familie ist also in Waffengeschäfte verwickelt, welche sich gegen die Völkerschaften richten, die zu vertreten ich die Ehre habe. Man rüstet zum Krieg, ohne Zweifel. Überall lauern Spitzel und wir Diplomaten können leider nichts anderes tun, als den Beginn des großen Abschlachtens möglichst hinauszuzögern. Ich verstehe, Exzellenz. Das heißt, ich verstehe natürlich nicht ganz, denn die Sophie Koteka war doch schließlich bloß mit dem Ferdinand Franz verheiratet und verfolgte im Prater ganz andere Pläne als ihre Familie. Tarnung, mein lieber Tarnung. Wundert Sie das nicht? Eine schöne junge Frau heiratet einen angehenden Watschenmann, Häuptling. Nein, da sind andere Dinge im Spiel. Ich möchte Ihre Ermittlungen auch gar nicht beeinflussen, Herr Oberkommissär. Vielleicht war es wirklich bloß eine Halbweltfehde. Andererseits besteht aber die Möglichkeit, dass es jetzt zu internationalen Verwicklungen... Ja, das Studium dabei. Du verstehst ja was von Politik, das pensionierte Gefängnisdirektor. Sag einmal, wozu gibt's denn jetzt so ein Kriegsrüsten? Aber lieber Eisenstein... Das ist doch wirklich ganz einfach. Übrigens, wir sind während unserer Spazierfahrt fast schon wieder am Ausgangspunkt beim franziszinischen Großringelspiel angelangt. Ich darf Sie also bitten, Herr von Kotan, sich diskret wieder zu entfernen, sich gelegentlich meiner Bedenken zu entziehen und mich vielleicht doch auf dem Laufenden zu halten. Außerdem sind Sie dabei natürlich ein lieber und erwünschter Gast in unserem Palais. Leben Sie wohl. Und bitte... Vorsicht! Heute geh ich zu Max, da bin ich sehr dich. Ich grüße alle Damen, sie beim großen Namen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Kotalinski! Wo sind die Zeugen und der Niki? Kotalinski! Verzeihen Sie, dass wir Sie so einfach ansprechen, da exakt auf der Straße. Aber ein Herr Inspektor informierte uns, Sie seien der Mann mit dem Mord. Ja, schon. Aber mit wem habe ich das Vergnügen? Monte, Herr Oberkommissär. Albert Monte und Frau Henning. Monte, der Schlager- und Operettenkomponist? Exakt. Und damit Sie gleich den Grund nehmen, na, jedenfalls, wir sind sozusagen Zeugen. Zeugen von was? Exakt, exakt. Meine liebste Helene und ich standen sozusagen zufällig daneben. So zufällig war das gar nicht, mein lieber Alban, wenn ich dich erinnern darf. Du wolltest den Corso begaffen, nicht ich mit meiner Migräne. Entschuldigen Sie, aber wäre es nicht besser, wir unterhielten uns in einem Zimmer und nicht in dieser herumziehenden Menge? Nicht exakt, nein, bleiben wir da. Ich habe keine Lust, jetzt noch in eine Kaschemme oder in ein verrauchtes Polizeiquartier zu gehen. Na, aber mein liebes, na Gottchen, wie du meinst. Jedenfalls, wir standen daneben. Die blumengeschmückten Wagen sind langsam die Hauptallee entlang gerollt. Die Menschen drängten, drinnen saßen die Besitzer und machten die Honneur. Und plötzlich, gerade fuhr der Fiaker der beiden Verunglückten vorbei, die Musik spielte dazu. Sie werden es gar nicht glauben, man spielte was von mir. Halt, komm und ding und fuhr ab noch einmal an, was man saust, drum haben's da wärst dazu gern. Alban, du hebst schon wieder von der Realität ab. Lassen Sie mich fertig erzählen, Herr Oberkommissär. Also, die Drängerei war groß, im fraglichen Gefährt saßen die beiden Ermordeten, winkten, der Mann Franz oder Fritz oder wie er heißt, ich weiß das nicht, winkte leutselig zurück, gerade so, als wäre er der Kaiser und nehme eine Parade ab. Dann gab's hinter uns ein Geschiebe, böse Augen funkelten, Panik entstand, die Leute stürzten zu Boden und aus dem Menschenknäuel heraus peitschten die Schüsse. Ja, so richtig, bang, bang, bang. Alban, bitte. Ich also sagte Schüsse, Schreie. Alles blickte auf die Verwundeten, deren weiße Kleider sich mit blutrot und feurig einzufärben begannen. Das getroffene Paar murmelte noch, hilfreiche Hände streckten sich entgegen, aber es war zu spät. Ja, und der Mörder? Naja, der entkam im Getümmel. Alles schrie zwar, haltet ihn, aber eigentlich wusste man nicht wen. Es taumelten nur die erschrockenen, herumgeknickte Blumen, gab's und zwei Tote. Sie werden unser Entsetzen verstehen, Herr Oberkommissär, obwohl... Obwohl was, Herr Monte? Obwohl, wie soll ich mich ausdrücken, ohne Geschmack verletzend zu werden? Herr von Kottern, entschuldigen Sie den dauernden musikalischen Höhenflug von meinem Mann. Aber er meint, dass er sich von solchen erschütternden Dingen in gewissem Sinn stimuliert fühlt. Danke, mein Goldchen, für deine richtigen Worte. Ach, Herr Oberkommissär, ich bin zurzeit so völlig gefangen gehalten von einer Idee, von einem neuen Werk, das in meinem Kopf herumschwirrt und bohrt und braust. Auch wenn ich mich oft darüber grämen muss, mit meinen Plänen nur wenig Gehör zu finden. Wieso? Aber mein lieber Meister, Sie zählen doch zu den Arrivierten der neuen Musik, wenn ich in aller Bescheidenheit eines Musikdilettanten reden darf. Ja, schon, aber nicht sieht's zu hören. Topper, sprich es nur aus. Heutzutage, wo jeder Opern schreibt und die Theaterrand voll sind mit Opern. Ja, aber liebste Helene, du weißt doch von meinen Plänen. Mein Werk wird alles in den Schatten stellen. Alle Stilebenen werden vorkommen und sich mischen. Aber ich sehe das schon ganz deutlich vor meinem imaginären Auge. Ein gemeiner Offiziersbursch, paranoid und von allen unterdrückt, verliebt sich in eine geheimnisvolle, erotisch unheimlich anziehende, knabenhafte Frau, die es mit Malern und Rechtsanwälten treibt. Bozzi und Luli, so wird die Sache heißen, die herrliche. Der Bozzi erdrosselt die Luli schließlich in einem Bordell am Teich. Vorher war er im Wirtshaus und wurde von einem größten wahnsinnigen Doktor behandelt. Psychiatrie, sagt man, glaube ich, heutzutage. Während die Luli als Tänzerin reüssiert hat, eine alternde Gräfin erniedrigte und einen Gymnasiasten verführte. Leitmotiv gleich werden am Schluss alle Hauptthemen im Orchester aufschreien. Wir armen Leute! Und wenn sich die Menschen meinetwegen umgebracht haben, so setzt dies meinen Wert nicht herab. Na, und am Schluss wird ein Tierbändiger auftreten und sozusagen als Moral von der ganzen Geschichte aus den Altenberg-Ansichtskartentexten rezitieren. Seele, wie bist du schöner? Auch du, Frau, brauchst Gewitterregen. Über die Grenzen des Alls blickst du noch sinnend hinaus. Hier aber tropft Schnee leise in Wasserlachen. Alban, ich weiß, du bist ein Genie, aber erstens ist das nicht der Stoff für eine Oper, sondern für wenigstens zwei Operetten. Und außerdem glaube ich, dass du den Herrn Oberkommissär langweilst. Ja, aber im Gegenteil, gütige Frau, ganz im Gegenteil. Sie müssen wissen, dass gerade so ein analytischer Kopf, wie ihn die Kriminalistik erfordert, auch Gefallen am Komponieren und Konstruieren findet. Exakt, exakt. Wir verstehen einander. Ja und? Sind Sie schon zu Ergebnissen gekommen, Herr Oberkommissär? Ich denke mir immer, das Komponieren ist doch wie eine kriminalistische Verschwörung, die erst zu lösen ist, wenn man jeden einzelnen Ton freisetzt und gesondert betrachtet. Sie meinen, man sollte die Einzeltöne freisetzen? Summier ja nix, die ja nix. Warum nicht? 11 voneinander unabhängige Töne, die gleichwertig in Beziehung gesetzt werden können. Ja, das ist nicht ein Fortschritt. Töne frei? Ja, so. Na, exakt, exakt. Was sag ich? Hervorragend, hervorragend. Damit ersparen wir uns ja das blöde Dur und Moll und Grundton und Leitton. Die Dinge wären gleich passé. Na, wirklich, Herr von Kruttern, Sie sind ja ein Tausendsasa, ein Revolutionär, kolossal. Nur, warum 11 Töne? Die Oktave hat doch... 12 Halbtöne, ich weiß, aber sind's mir nicht böse, damit die Sache schon wieder fahrt. Auf die 12-Ton-Methode kann schließlich jeder kommen. Ich danke Ihnen jedenfalls für das Gespräch. Es hat mich bei der Bestimmung des Genius Lozi viel weitergebracht. Ja, es tut mir leid, dass unser Disput ins Musikalische abglitt. Aber mehr wissen wir leider auch nicht. Ja, nur keine Selbstvorwürfe. Ich darf jetzt aber um Pardon bitten, denn da drinnen im Ringelspiel warten noch Zeugen auf mich. Ja, selbstverständlich. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Komm, Alban, schau nicht so entgeistert rein. Ja, wiederschauen. Na, so was. Exakt, exakt. 11 Töne. Na, es wäre doch gar nichts dabei. Wenn ich das meinem Lehrer, dem Null, überhaupt erzähle, dann auch machen und eifersüchtig. Alban, nicht schon wieder herumträumen. Und niemand hat etwas gesehen. Nur Panik, geknickte Blumen, böse Augen, Passanten. Kotalinski! Du, Frank, du verstehst ja was von Politik als pensionierter Gefängnisdirektor. Sag einmal, was sollen eigentlich diese konservativen Strömungen heutzutage bedeuten? Aber lieber Eisenstein, das ist doch wirklich ganz einfach. Schau. Kotalinski! Ja, Oberkommissär! Endlich! Die drei Herren wollten sich schon empfehlen. Und der Dörles streunt auch noch herum. Ich verfüge leider nicht über die Gabe der Bilokation. Welche Gabe meinen Sie? Ist egal, das verstehen Sie nicht. Also, wer wartet? Und wo ist der Niki? Ja, also die drei Unzertrennlichen, die sitzen im Ringespiel vom Franz und unterhalten sich. Aber ich sag ihnen, die reden. Ich verstehe nichts. Und der Niki Romanski ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. In welchem Gruselkabinett ich auch gefragt habe, überall nur Kopfschütteln. Weitersuchen. Ich rede jetzt mit den ominösen Herren und die Franzens und Hochzolls halten es mir vom Leib. Ich lasse sie später kommen. Jedenfalls keine Satisfaktion. Und dann kann man sowieso nichts mehr machen, gell, ja? Wem sagst du das? Außerdem geht's bei dir nur um diese Dame. Aber wenn einem die Angst dann so richtig hochsteigt? Dann sperrt man sich am besten ein. Wozu das Ganze auch? Dabei ist erst gestern. Ich sage euch, hohe Gitter, Taxushecken. Kriminaloberkommissar von Kottan. Leiter der Ermittlung. Und? Kottan. Von Kottan. Sagen Sie, sind Sie mit den Brühls verwandt? Ganz weitläufig verschwägert. Wieso? Brühl. Graf Brühl, mein Name. Eben. Aber das ist schon ein kurioser Zufall, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Darf ich Ihnen, oder weil wir beide von Adel sind, darf ich also dir, Herr Oberkommissär, die Herren vorstellen. Ein Offizier, Leutnant Gustl. Angenehm. Und Herr Anatol, Ein guter Freund von mir, sozusagen. Aber freut mich doch, freut mich doch. Mich auch, mich auch. Also, meine Herren, worum geht's denn? Und wir waren dabei, sozusagen. Leider. Aber wir sind gleichsam unfreiwillig involviert worden. Noch dazu, an einem so schönen Sonntag. Ja und, wenn ich fragen darf, was haben Sie gesehen oder bemerkt? Na, nichts Besonderes. Schüsse halt. Und die Toten und die hysterischen Menschen halt. Ja, so weit bin ich auch schon informiert. Aber haben Sie den Mörder erkannt? Oder verfolgt? Oder sonst was? Den Mörder erkannt? Ja, hast du ihn denn noch nicht festgenommen? Ja, wie kommst du denn darauf? Ich steck noch mittendrin. Ach so. Mittendrin? Wie blöd. Ich dachte, Sie wollten mir helfen und Hinweise geben. Aber wir haben ja auch nichts gesehen. Wir sind ja viel zu beschäftigt gewesen. Wir sind ja außerdem sozusagen nur dabei gestanden. Da gab es nämlich neben mir auch noch eine Dame, die ich schon sehr lang nicht mehr getroffen habe. Na, wir sind so ins Kokettieren vertieft gewesen, dass ringsherum die Welt hätte einstürzen können. Schließlich habe ich die Dame schon die längste Zeit nicht mehr gesehen gehabt. Genauer gesagt, seit meinem Hochzeitsmorgen. Ich bitte dich, lieber Anatol. Das ist doch zu intim und unpassend. Aber jetzt streitet's nicht gleich wieder. Und du, Kari, kommst ja nicht schwierig. Wir müssen sagen, warum wir da sind. Das würde mich langsam auch interessieren. Es geht um den Leutnant Gustl. Wir tun sozusagen bei dir intervenieren. Sie müssen auf mich Rücksicht nehmen. Er hat sowieso da eine Schwierigkeit, die vielen Duellforderungen. Das zehrt an den Nerven. Und wenn jetzt bekannt wird, dass der Leutnant Gustl bei so einer Affäre dabei war, dann geht das Ganze wieder von vorn los. Und wir wollen Sie bitten, dass die Anwesenheit vom Leutnant Gustl nicht publik wird. Meine Karriere ist ja sowieso schon ziemlich angekratzt. Herr Oberkommissär, Sie können uns dabei helfen. Komm, so sei so gut. Und erwähnen Sie vor keinem Zeitungsreporter, dass ich ein Zeuge bin. Außerdem haben wir alle sowieso nichts bemerkt. Wir sind nur promeniert. Und ich sollte eigentlich beim Manöver sein, habe mich aber marot gemeldet und bin spazieren gegangen. Tja, meine Herren, wenn das so ist, dann brauchen Sie sich doch nicht zu besorgen. Vergessen Sie es, nehmen Sie gar nicht ins Protokoll. Das war ein Wort. Kommt's, gehen wir. Ich habe einen Hunger. Adieu. Meine Hochachtung, Herr von Kotan. Danke schön. Und besuch mich einmal, ja? Weißt du, meine Familie ist ein bisschen komisch. Aber trotzdem, ja? Also, servus. Servus, hab die Ehre. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal an diesem schönen Sonntag eingeladen worden. Und was habe ich erledigt? Nichts. Meine Praterfamilie, die um ihre Vorherrschaft bangt, ein übervorsichtiger Diplomat, ein überkandidelter Komponist und drei abgetakelte Lebemänner. Traurig. Es wird doch eine längere Geschichte werden. Ich sollte in Frühpension gehen. Der Ringelspielbesitzer mit Anhang, der will schon wieder reden. Na, haben Sie na schon. Wen? Na, den Niki Romanski, das ist aber klar, wa? Herr Schaffner, gehen Sie sich nicht in Anschuldigungen, ja? Oh, aber der steckt doch dahinter, der Mörder. Ich schrei nicht so, du machst dich ja selber schuldig. Aber was? So, ein Doppelmord hat Folgen. Ich stelle ein Ultimatum. Richtig, wir fordern Sie alle zur Satisfaktion auf, Mensch. Und wenn sie kommen, dann schlagen wir sie zu Brei, ist ja klar. Wertstüssen! Ihr provoziert doch einen diplomatischen Zwischenfall, des verrückten Mannes. Das ist mir ganz wurscht. Ich bin hier der Herr. Ich dulde nicht, dass man mir die ganze Verwandtschaft so einfach wegschürft. Wir werden hier gemeinsam vorgehen. Gegen unseren zwei von uns sind sie alle machtlos. Wir werden dem Tschutschen einen über den Schädel geben. Rache, war der Saustaller rausgemistet. Wir werden sie dreschen. Und den Romanski, den hängen wir auf. Ja, aber komm her. Der Romanski ist da. Nein. Freiwillig und allein. Ja, nein. Nun, meine Herren, bitte, fangen Sie an. Hängen Sie ihn auf unter den Augen der Polizei. Hab ich Ihre Herrschaften. Ergebenheit, Herr Oberkommissär. Schau, schau. Die ganze liebe Familie ist da auch. Jeder mit einem Antlitz wie vom Watschenmann. Was ist, Joshi? Man hat dir wieder einmal jemanden abgemurst. Mein Beileid. Obwohl du nicht neugierig drauf sein wirst. Ja. Jetzt setzen wir uns alle einmal schön hin, ja? Ja. Die Franzens und der Hochzeit daher. Und der Herr Romanski dort drüben, ja, weit weg. Gut, weit weg, weit weg. So, und jetzt zu Ihnen, Romanski. Warum sind Sie gekommen? Das ist doch meine Pflicht. Schließlich war ich ja dabei beim Mord. Wenn auch nur ganz von der Weite. Das glaube ich. Du hast alles auf dem Gewissen. Herr Oberkommissär, der Mensch ist impertinent. Schmeißen Sie ihn raus. Das ist mein Haus, du Eindringling. Ruhe jetzt. Ruhe. Halt es den Mund, Herr Pfalz. Sonst sind's dran. Jetzt schlaft's aber 13. Polizei, Justiz an die Leitdrogen. Also Mensch, wenn wir erst draußen sind, denn dann seid ihr hier. Ruhe, sonst kracht's gleich. Romanski, was haben Sie gesehen? Na, die Toten natürlich. Ein Wirbel und die aufgebrachten Leute und viel Blut. Und die Rettungswagen. Da-dü, da-da, da-dü, da-da. Es ist zugegangen wie bei der letzten Razzia. Kapiert? Weich es nicht aus. Warum sind Sie überhaupt dort gewesen? Aber Herr Oberkommissär, was für Fragen. Jede Menge an Leuten hat sich da herumgeschlichen. Warum nicht ich auch? Außerdem ist das gewesen eine ziemlich schlaue Sache mit dem Mord in Öffentlichkeit und dem Verstecken in der Masse von Angesoffenen. Ich habe nichts damit zu tun, kapiert? Wäre ich sonst hier, Herrschaften? Ich bin doch nur immer ein stiller Passant, ein Publikum und ein geknechteter Hund von euch Großkopf und der Bagage. Du lachst es gar nicht. Schöne Gesponsin von dem Maulaufresser da. Ich bin ein harmloses Subjekt und so friedlich. Ja, so schaust aus. Ich bin da zwischen den Blumengebinden herum, hab meine Virginia geraucht, hab gedacht an meine neuen Lieder. Sie wissen, woher von der Polizei. Ich bin auch ein gefragter Sänger. Ja, sehr gefragt. Ein harmloser Musikus. Und ich habe in der ganzen Zeit nur meine neuen Lieder memoriert. Haben's gehört mich schon neulich? Schön, sage ich Ihnen. Ja. Passen Sie auf. Das Glied. Ja, aufhört. Das hast du alles reden. Klingt doch, nein. Ja, aufhört. Das ist ein Hofer, der ist ein Bruch. Es läuft. Das ist ein Hofer. Das ist ein Hofer. Die Großen her. Ruhe. Heute kann auch. Ruhe. Weiter jetzt. Was war nachher? Nichts. Ich hab gesummt, so vor mich hin. Und dann ein Krachen. Herumhupfende Passanten. Ich glaube, der Monte, der Schlagerkomponist, der ist auch gehupft. Außerdem hat er immer gebrillt. Wie beim Wozzi, wie beim Wozzi. Ja, was das heißen soll, ich weiß es nicht. Jedenfalls verzupfte ich mich sofort. Ich mag nicht das Blut und die Aufregungen. Da wird mir gleich immer so schlecht dabei. Du Lügner, du Messer steht ja. Wenn es eine blutige Rauferei gibt, bist du immer der Erste gewesen, der genau, da ist. Genau, ja. Der Josi fällt mir unheimlich auf die Nerven. Ja, du auch, Herr. Der alte und senile Kapo da. Ja, aber auch mit dir ist einmal Schluss. Ja, sehen Sie nicht, die Herrschaften suchen nur Gelegenheiten, um mich wegzutreten. Dieser Josi und du, Willi, du bist auch nur so ein hereingeschneiter Preis. Jetzt schlägst du aber rein. Jetzt, wo der Fähr ist, abgemurkst, da macht ihr nur mehr eine bläde Figur. Das war meine Aussage. Kapiert? Ich weiß nichts, nicht einmal eine Ahnung beschleicht mich. Nun, nehmen Sie mich jetzt fest und gleich in den Kotter mit. Ja, bitte. Du Rotzpitz, so ein Rotzkreisauke, verlogene Ehre. Mir bleibt doch nichts als Spaß. So, und jetzt wird es ganz dienstlich. Es gibt einen Lokalaugenschein mit allen, sage ich. Und wenn ich eine Polizeikompanie dazu brauche, Frau Schadl, Herr Fritz, Herr Hochzeuge, Sie bleiben da und rühren Sie mich. Und Sie, Herr Manski, Sie kommen mit. Sonst erschluckt ihr euch noch gegenseitig. Kotalinski, braucht Verstärkung. Die Polizei, dein Freund und Helfer, ist ratlos. Herr Oberkommissär, ich weiß gar nicht, was ich lieber täte. Ich begleite Sie und wie gern auch noch. Und die Geschichten werde ich Ihnen erzählen. Solche nämlich, wie man hier im Prater ein Präsident wird. Herr Oberkommissär, was ist jetzt? Bitte, steinigen Sie mich nicht. Aber der Törles ist schon wieder da, mit Verstärkung, in Form einer Dame. Na schau, eine Dame. Na und was für eine Dame? Puppi, hallo. Das ist die Kronzeugin. Hören Sie mich jetzt endlich an. Wer und was sind Sie, Kronzeugin? Aber wir können doch nicht so einfach hier auf der belebten Straße zwischen den Leuten. Aber gehen Sie, Herr Polizeipräsident, warum nicht? Die Straße ist mein Arbeitsplatz, mein Unternehmerquartier sozusagen. Ich fühle mich da am allerwohlsten. Also dann reden wir gleich. Es wird Abend und ich muss Geld verdienen und Geschäft aufreißen. Du sag doch gleich, dass du ein Hur bist. Außerdem, der Herr Oberkommissär ist ja nicht blind. Und der muntert sich einer. So ein süßes Mädel wie mich gibt's im ganzen Prater kein zweites. Die Josephine, das bin nämlich ich. Die Josephine, die ist extra klasse. Die junge Dame heißt Fräulein Mutzenbacher und ist mit dem Mörder näher bekannt geworden. Bekannt sein ist gut. Näher auch noch. Was heißt mit dem Mörder? Nein, mit dem ausgewachsenen Verlobten, der jetzt auf der Wachstube ist. Fräulein Mutzenbacher und ich haben den Weinenden an der Hand hingebracht. Und Sie, Herr von Gott, dann sind inzwischen herum im Prater, gesucht haben Sie am Phantom. Und mich wollten Sie lassen einsperren und den Josch und den Willi und einen Lokalaugenschein und alles. Ja, Kommissar, der Mörder sitzt schon im Revier. Als ich, wie befohlen, die Polizeikompanie holen wollte, da haben sie nur vor Lachen gebrüllt dort. Und dann gemeint, wir hätten uns bisher wahrscheinlich einen schönen Sonntag im Prater gemacht. Mir bleibt nichts erspart, aber auch gar nichts. Wer war es denn? Ein armer, verfolgter junger Mann. Ein Freund von mir aus der Internatszeit, ein Weininger Schüler. Verwirrt und seelisch erhitzt. Aber Fred, kein Blödsinn, der erkennt ihn besser. Prinz hat er sich genannt. Als er zum ersten Mal bei mir war, da ist er bloß auf der Bettkante gesessen und hat zittert. Und hat sich nicht einmal getraut, die Unterhosen auszuziehen. Hat was von Sadismus und Masochismus von der Frau geschwafelt. Und hat er gewarnt und vom Überweib Sophie herumgelallt. Später sind nämlich noch öfters gekommen. Da habe ich dann alles erfahren. Aber ein Zögling wie der Herr Dörlis. Ja, ganz genau. Ja, aber ganz durcheinander. Er heißt gar nicht Prinz, so nennt er sich nur, um was Besseres zu scheinen. Moosbrucker heißt er, ist ein Hausmeister, so mein Legationsrat Duzzi in der Innenstadt und war kurzfristig auch Angestellter bei einem Fräulein Clarissa, von deren Spuse da, einem Grafen Ulrich Leinsdorf. Ja, jedenfalls genutzt hat es gar nichts. Er hat immer wieder betont, dass er das Leben so nicht erpacke in seinem Schmerz, einer müsse weg, entweder er oder der Fähre, mit seiner Überfrau. Na, ich frage Sie, Herr Polizeipräsident, was ist angenehmer, Selbstmord oder jemanden erschießen? Eben. Nachher ist er zu mir gekommen, den Herrn Dörlis an der Hand, wieder ganz verheult. Ja, und schließlich haben wir ihn selber auf die Wachstube gebracht, wie Sie den Herrn Dörlis nicht angehört haben. So hat der Zeit da, so fertig war der Kerl. Wissen Sie, der Moosbrucker Binz, der hat immer so eine komische Angewohnheit gehabt. Jedes Mal, wenn er bei mir war, da legt er sich auf das Sofa, hat geredet von seiner Jugend und seiner Seele gejammert und ich habe am Kopf hinein sitzen müssen und habe so tun müssen, als würde ich zuhören und mitschreiben. Naja. In unserem Gewerbe, da kommt man schon unter die Leute. Und du besonders, Fini. Gefürchtet hat er sich und gemordet. Herr von Gottan, der Gewinner, das bin ich. Was? Die Familie von Franz wird ausgerottet. Übrig bleibt... Na... Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr benötigt. Also nachher. Habe die Ehre. Pussy, Fini. Nun, Herr Oberkommissar, sind Sie jetzt wenigstens zufrieden? Ja, ja, ich danke. Gehen wir, Abend ist, die Arbeit ruft. Na, was ist? Kommst mit, Bursche? Du, Frank. Du verstehst ja was von Politik als pensionierter Gefängnisdirektor. Sag einmal, was wollen die eigentlich mit den Sittenämtern? Aber lieber Eisenstein, das ist doch wirklich ganz einfach. Schau. Kotalinski, erzählen Sie denen da drinnen, wie alles ausgegangen ist. Ich kann das jetzt nicht. Ich gehe ein bisschen spazieren in der Dämmerung. Außerdem kommt sowieso bald der Gewitter. Kinder, geht's nach Haus, es wird dunkel und der Regen kommt. Und die Sache ist noch nicht ausgestanden. Ich fühl das. Jetzt geht's hier erst richtig los. Die Völker im Wurstelbrater werden zu raufen beginnen wie noch nie. Weil ich versteh's. Weil ich versteh's, was zu reden hat. Ich hoffe, alles. Oh, Thomas, gehen Sie weiter. Was? Sie seid ja schwer betrunken. Bitte, Solas! Kannst doch nach Hause kommen. Der Bruder wird unsicher. Ein Doppelmord aus Frauentrauma. Was die Psychologie so alles anstellt. Extra Ausgabe. Doppelmord. Ja, die sind aber fix in der Journal. Jetzt schon alles in der Zeitung. Extra Ausgabe. Ja, geben Sie her, Zeitung. Ich will meine Niederlage schwarz auf weiß sehen. Doppelmord? Was? Was? Na, servus, Kaiser. Extra Ausgabe. Thronfolger in Sarajevo ermordet. Sie hörten »Die letzten Stunden der Menschheit« von Otto Brusatti. Es sprachen Kriminaloberkommissär von Kottern, Kurt Jagberg, Kriminalinspektor Kotalinski, Herbert Probst, Joschi Franz, Heinrich Schweiger, Willi Hochzoll, Thomas Strux, Kati Schradl, Hilde Socher, Niklas Romanski, Carlo Böhm, Danilo Graf Danilovic, Herbert Prikopa. In weiteren Rollen Trixi Danel, Robert Meyer, Wolfgang Hübsch, Lotte Ledl, Albert Rüprecht, Peter Wolfsberger, Stefan Parila, Ernie Mangold und andere. Aufnahme und Schnitt Erna Strinat. Toningenieur Karl Kraus. Regie Otto Brusatti. Eine Produktion des österreichischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1984.